alles ist. Ich glaub, dass du uns nicht vermisst, obwohl ich nicht weiß, wo du bist. Ein Teil von dir ist immer da, auch wenn du's nicht weißt. Nicht weiß.